haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Lauscher. Seit Tagen hatte ich darauf gewartet, dass endlich der Frühling an meine Tür klopft. Doch anstelle einer hübschen Klientin im kurzen Rock erschien ein älterer Herr, der mich euphorisch begrüßte und mir seine dritten oder vierten Zähne zeigte. Nachdem er sich vom Treppensteigen erholt hatte, klopfte er mit einem Finger an seinen Kopf. »Wenn ich mich bewege, habe ich meine Ruhe. Deshalb bin ich fast den ganzen Tag unterwegs. Das ist anstrengend, aber es hilft.« »Und weil es heute regnet, sind Sie kurzerhand zu mir gekommen, um mir Ihr zweifellos interessantes Leben zu erzählen.« Ja, »zu erzählen hätte ich einiges. Aber damit langweile ich lieber meine Nachbarinnen im Altersheim. Die sind alle schwerhörig. Die lächeln und nicken sogar, wenn ich erzähle, wie ich früher junge Frauen massakriert habe.« »Sie sind ein pensionierter Frauenmörder.« Nein, ich habe niemandem was angetan, wenigstens nicht bewusst. Ja, 1976, da habe ich einen Mann angefahren. Aber er hat überlebt. Allerdings lebt er jetzt nicht mehr. Mir geht es dem Alter entsprechend miserabel, sage ich immer. Und ich sage immer, ein alter Klient ist besser als ein toter Klient. Ich möchte vorausschicken, dass ich geistig voll auf der Höhe bin. Sind wir das nicht alle? Die Polizisten haben so getan, als sei ich geistig verwirrt. Dabei habe ich nur geschildert, was ich gehört habe. Und was haben Sie gehört? Ein Telefongespräch. Ah. Ein Mann und eine Frau. Die redeten darüber, dass Detmann weg muss. Detmann muss ein Mann um die 50 sein. Er befindet sich in Lebensgefahr. Ich werde umsonst für Sie arbeiten. Umsonst? Das ist fantastisch. Das ist sozial. Ich werde dafür sorgen, dass Sie im Altersheimradio lobend erwähnt werden. Ich wollte nur Ihr Gehör testen. Ach so. Ich kann es mir nicht leisten, umsonst zu arbeiten. Also, eigentlich müssten Sie nicht für mich arbeiten, sondern für diesen Detmann. Ah. Er wird sich erkenntlich zeigen, wenn Sie ihm das Leben retten. Und wo finde ich diesen Detmann? Keine Ahnung. Aber die beiden Mörder müssen in unserer Gegend leben. Ich empfange nur Gespräche aus der näheren Umgebung. Sie hören Telefongespräche ab? Nicht ganz freiwillig. Ich empfange die Gespräche in meinem Kopf. In Ihrem Kopf? Ja. Es begann vor ein paar Jahren, nachdem mir eine gutartige Geschwulst wegoperiert wurde. Vielleicht hat der Chirurg versehentlich sein Handy in Ihrem Kopf vergessen. Zuerst dachte ich, dass ich langsam gaga werde. Ich meine, nur Verrückte hören Stimmen, die andere nicht hören. Dann aber bemerkte ich, dass die Leute miteinander redeten, wie Menschen reden, die telefonieren. Ah. Irgendwie empfange ich diese Impulse. Sie sollten sich der Wissenschaft zur Verfügung stellen. Vielleicht sind Sie der Prototyp für die Handys der Zukunft. Die Stimmen sind nur da, wenn ich mich nicht bewege. Ach. Glücklicherweise verfolgen Sie mich nicht im Schlaf, aber tagsüber, auch jetzt, höre ich Gespräche. Und wer telefoniert gerade mit wem? Ja, die meisten Gespräche sind belanglos. Nicht aber jenes, wegen dem ich hier bin. Detmann muss weg. Die wollen einen Mann töten. Und ich soll den Mann finden und retten und danach um ein Honorar betteln. Na, ich könnte ja im Altersheim sammeln. Vor 2 Monaten kam ein Betrag von 53,45 Franken zusammen, als wir für Katzenfutter sammelten. Der Auftrag war alles andere als lukrativ, aber immerhin war es ein Auftrag. Herr Sarrazin drückte mir freudig die Hand, als ich ihm sagte, dass ich mich um das Wohl von Herrn Detmann kümmern werde. Es dauerte nicht allzu lange, bis ich einen Mann mit entsprechendem Namen in der Nähe von Sarrazins Wohnung ausfindig machte. Detmann hatte eine kleine Werkstatt und ähnliche Probleme wie unser eins. Es fehlen neue Kunden und bei den Alten lässt die Zahlungsmoral zu wünschen übrig. Und jetzt kommen Sie und möchten mir eine Lebensversicherung andrehen? Ich möchte Ihnen überhaupt nichts andrehen. Ich möchte Ihr Leben retten für ein bescheidenes Honorar von 1.000 Franken. Mein Leben retten? Ja. Für 1.000 Franken? Sind Sie Mitglied einer Sekte? die haben in schwierigen Zeiten Hochkonjunktur. Ich bin weder bei den Sekten noch bei den Insekten aktiv. Und ich habe kein Geld zu verschenken. Dann werde ich ihr Leben nicht retten. Ich hab's auf der Lunge. Zu viel geraucht und dazu der Feinstaub bei der Arbeit. Aber die Pensionierung schaffe ich schon. Ich habe keine Lust, dem Staat auch nur einen Rappen an der Rente zu schenken. Jemand will sie aus dem Weg schaffen. Tatsächlich? Ja. Soll ich mich bewaffnen? Sind Sie Waffenhändler? Es gibt ein Mordkomplott gegen Sie. Ein Mordkomplott? Ja. So etwas gibt es doch nur im Fernsehen. Ich schaue mir nur noch Dokumentarfilme in HD an. Die Natur ist das beste Fernsehen. Genug jetzt. Was wollen Sie von mir? Ich möchte, dass Sie mich engagieren. Ich kann keinen Hilfsarbeiter gebrauchen. Ich werde herausfinden, wer Sie ermorden möchte und den Plan vereiteln. Wer sollte mich ermorden? Meine Ex-Frau vielleicht? Von der habe ich seit 10 Jahren nichts mehr gehört. Und unser Sohn lebt in Deutschland und lässt sich von einer Frau ausnehmen. Er könnte an einer Erbschaft interessiert sein. Ach, es gibt nichts zu erben. Ich musste in den vergangenen Jahren Kredite aufnehmen, damit das Geschäft überlebt. Wohneigentum besitze ich auch nicht. Ich brauche keinen Beschützer. Ich brauche Aufträge. Die nächsten Stunden verbrachte ich damit, mich mit 2 anderen Männern zu unterhalten, die nur eines gemeinsam hatten, ihren Namen. Keiner schien beunruhigt und keiner fand es nötig, mich zu engagieren. Als ich diese erschütternden Erkenntnisse meinem Klienten mitteilen wollte, musste ich feststellen, dass ausgerechnet der Mann, der in seinem Kopf Telefongespräche empfing, mit einem normalen Anruf nicht zu erreichen war. Dafür erreichte mich am späten Abend eine junge Frau in meinem Büro. Ich arbeite im Altersheim, zu dem die Alterswohnung gehört, in der Herr Sarrazin lebt. Hat er Sie geschickt, um mir die Nacht zu versüßen? Herr Sarrazin ist nicht in seine Wohnung zurückgekehrt. Werden die Leute im Altersheim überwacht? In den Alterswohnungen kann man ganz autonom leben. Man kann aber auch die Dienstleistungen des Heimes in Anspruch nehmen. Herr Sarrazin hat noch nie ein Abendessen verpasst. Vielleicht hat er ein Ferngespräch empfangen und ist deshalb länger weggeblieben. Ein Ferngespräch? In seinem Kopf. Ich habe keinen Schimmer, wovon Sie sprechen. Sarrazin hört Stimmen und er glaubt, dass es sich bei den Stimmen um Telefongespräche handelt. Und deswegen ist er zu Ihnen gekommen? Das verrate ich Ihnen nicht. Also, mir ist nicht aufgefallen, dass Herr Sarrazin verwirrt ist und Stimmen hört. Wahrscheinlich teilt er nicht alle Geheimnisse mit hübschen jungen Frauen. Ich hingegen teile alles. Wir müssen nach ihm suchen. Wir? Vielleicht ist ihm etwas zugestoßen. Ich arbeite nur auf Honorarbasis. Irgendwie muss ich mir meine Brötchen schließlich verdienen. Ich lade Sie zu einem vegetarischen Imbiss ein. Und danach gehen wir etwas essen. Also gut. Ich bezahle Ihnen 50 Franken, wenn Sie mir helfen, Herrn Sarrazin zu finden. Das ist hoffnungslos. In dieser Stadt findet man nachts nicht mal sich selbst. Wir müssen es versuchen. Wahrscheinlich irrt er herum. Sie öffnete ihre Tasche, kramte darin und reichte mir einen 50er. Mein Magen knurrte begeistert. Unterwegs gönnte ich mir eine Bratwurst. Frau Lang würdigte weder mich noch die Bratwurst eines Blickes. Schließlich landeten wir dort, wo niemand gerne landet. Na, Maloney, wie viel bezahlen Sie der jungen Dame für die nächtlichen Eskortdienste? Das ist unverschämt. Ich werde mich beim städtischen Ombudsmann über Sie beschweren. Das nützt nichts. Er steht unter Denkmalschutz, auch wenn das Dachgeschoss einsturzgefährdet ist. Die jungen Menschen haben keinen Sinn mehr für Humor und Ironie. Altherrenwitze muss ich mir den ganzen Tag anhören. Für so etwas bin ich nicht zuständig. Weshalb sind Sie eigentlich im Dienst? Um diese Zeit ärgern Sie doch sonst nur Ihre Frau. Eine Magen-Darm-Truppe hat die ganze Grippe erfasst. Ist das Polizistenhumor? Je später der Abend, umso übler die Polizisten. Wir suchen nach einem älteren Mann. Hans-Jörg Sarrazin. Wurde er vielleicht aufgegriffen? Wir greifen keine älteren Männer auf. Sonst wäre Philipp Maloney ständig im Polizeigewahrsam. Und es wurde auch kein Verbrechen gemeldet an einem älteren Mann. Es ist ausgesprochen ruhig. Leider kann ich diese Ruhe nicht genießen. Sie könnten die Streifenwagen darauf aufmerksam machen, dass ein Mann in der Stadt herumirrt. Sind Sie mit dem Mann verwandt, verschwägert, verheiratet oder sonst wie intim? Nein. Da sind wir nicht zuständig. Darf ich Sie zitieren, wenn mein Freund einen Artikel über Sie schreibt? Ihr Freund ist Journalist? Bei einer großen Tageszeitung. Also gut. Wir benötigen ein Signalement des Mannes und eine Beschreibung der Kleidung. Es war weit nach Mitternacht, als wir die Suche einstellten. Frau Lang fror und gähnte und gestand, dass ihr Freund nur hobbymäßig für eine Vereinszeitung schrieb. Als ich mich in meinem Büro unter meinen Schreibtisch legte, war Herr Sarrazin noch immer nicht aufgetaucht. Am nächsten Morgen erhielt ich einen Anruf von Herrn Sarrazin. Er klang verwirrt und verängstigt und fragte, ob ich garantieren könne, dass mein Telefon nicht abgehört wird. Schließlich beschrieb er kryptisch, wo ich ihn treffen könne. Es war nicht gerade die erbaulichste Sehenswürdigkeit der Stadt. Diesen Zugang zur Kanalisation habe ich vor einigen Tagen auf einem meiner Spaziergänge entdeckt. Hier unten könnte man es sich gemütlich machen. Danke, aber in meinem Büro tropft es weniger. Dafür ist man hier sicher. Sicher vor wem oder was? Jemand ist hinter mir her. In Ihrem Kopf oder auf der Straße? Ich habe Ihnen nicht die ganze Wahrheit gesagt. Das ist normal. Die Menschen lügen gerne und oft. Deshalb gibt es Politiker und Talkshows. Ja, ich habe früher auf einem ähnlichen Gebiet wie Sie gearbeitet. Ein Kollege, der es bis zur Pension geschafft hat. Ich habe für das Militärdepartement gearbeitet. Das hört sich nach Geheimdienst an. Hans-Jörg Sarrazin, der Spion, der aus dem Klo kam. Ja, mein nichts dergleichen. Meine Aufgabe war es, Wohnungen zu verwandten. Sie haben Leute abgehört. Nach meiner Pensionierung wurde es mir rasch langweilig. Wenn man jahrelang fremde Menschen belauscht hat, wird man süchtig danach. Hm. Deshalb begann ich, ein paar Wohnungen zu verwanzen. Dann sind die Stimmen in Ihrem Kopf ganz reale Menschen, die Sie heimlich belauschen. Ich gab mich als Handwerker aus. So kam ich in die Wohnung. Ja. Das ist toll, wenn ich in meiner Alterswohnung bin und mir wird nie langweilig. Das ist wie ein Hörspiel. Und trotzdem spazieren Sie den ganzen Tag in der Stadt herum? Ja, seit ein paar Tagen. Ich habe das Gefühl, dass mich jemand beobachtet und mir folgt. Und dieser jemand wurde von Ihnen belauscht? Ja, vermutlich. Diese Drohung gegen Detmann hat wahrscheinlich damit zu tun. Und woher sollten die Leute wissen, dass sie von Ihnen belauscht werden? Das ist eine gute Frage. Wie viele Wohnungen haben Sie verwanzt? Ja, nicht sehr viele. 7, um genau zu sein. Weiß außer Ihnen sonst noch jemand davon? Nein. Moment. Das stimmt nicht ganz. Frau Kaufmann war ab und zu bei mir. Und wir haben gemeinsam den Stimmen gelauscht. Wer ist Frau Kaufmann? Eine Nachbarin. 67 Jahre alt und. Sehr attraktiv. Und ihr haben sie mit den verwandten Wohnungen imponiert. In meinem Alter muss man eben alle Trümpfe ausspielen. Haben Sie die Namen der Leute, die Sie belauschen, irgendwo notiert? Ich habe mir die Adressen notiert. Allerdings kann ich die Namen nicht den Stimmen zuordnen. Die Wanzen sind Fabrikate aus dem Ostblock. Der Empfang ist schlecht und sie senden alle auf der gleichen Frequenz. Das hört sich nach einem großen Durcheinander an. Ja, es geht. Habe die Wanzen, wenn möglich, nicht im Wohnzimmer versteckt. Bei den meisten Leuten hört man im Wohnzimmer nur den Fernseher. Da ich die Leute nicht kenne, kann ich sie nicht auseinanderhalten. Und deshalb weiß ich nicht, wer die Drohung gegen Detmann ausgesprochen hat. Sie müssen herausfinden, wer hinter mir her ist. Das hört sich nach einem Auftrag an. Glauben Sie, dass Sie dafür genug Geld im Altersheim sammeln können? Ich habe Ersparnisse. Geben Sie mir die Kopie der Namen und melden Sie sich im Altersheim. Die Polizei sucht bereits nach Ihnen. Die Polizei? Sie werden vermisst. Gut. Ich werde morgen anrufen. Und Sie wissen ja, wo Sie mich finden können. Sie übernachten hier in der Kanalisation. Weiter hinten hat es einen Maschinenraum. Ah. Es ist warm und trocken. Möchten Sie sehen? Ich schüttelte den Kopf und ging zurück an die frische Luft. Nachdem ich meine Kleider durchlüftet und meinen Magen gefüllt hatte, besuchte ich Herrn Detmann, der noch immer auf Aufträge wartete. Sie sind schlimmer als die Steuerbehörde. Ich wollte nur sicher gehen, dass Sie noch am Leben sind. Ja, wenn es so weitergeht, werde ich mangels Aufträgen das Zeitliche segnen. Männer, die nicht arbeiten, werden schwermütig. Wem sagen Sie das? Deshalb suche ich nach Personen, die Ihnen nach dem Leben trachten. Fühlen Sie sich beobachtet? Ach, das ist kompletter Unsinn. Außer Ihnen habe ich in den letzten Tagen niemand zu Gesicht bekommen. Ich ertappe mich schon dabei, wie ich Selbstgespräche führe und aus lauter Langeweile Metall verbiege und bearbeite. Schauen Sie sich diese Liste hier an. Ja, und? Kennen Sie jemand auf der Liste? Das sind Leute, die hier in der Gegend leben. Einer von denen möchte Sie weghaben. Ja, das sind weder Kunden noch Bekannte von mir. Vielleicht ein Nachbar, mit dem Sie sich wegen eines Parkplatzes streiten. Ich streite nicht mit Nachbarn und suche auch keinen Kontakt. Sie sollten in aller Ruhe darüber nachdenken. Nachdenken ist nicht mein Ding. Ich muss mit den Händen arbeiten. Dann arbeiten Sie mit den Händen an Ihrem Gedächtnis, falls das hilfreich ist. Werden Sie die Leute alle befragen? Es bleibt mir vermutlich nichts weiter übrig. Sie könnten ein bisschen Werbung für mich machen. Ich baue Metallgestelle, repariere aber auch so ziemlich alles, was kaputt ist. Er reichte mir eine Visitenkarte, die so aussah, als hätte er sich vor 10 Jahren von einem Hobbygrafiker dazu überreden lassen. Als ich mich in meinem Büro entspannen wollte, erhielt ich Besuch. Was ist mit Herrn Sarrazin? Er ist noch immer nicht in seine Wohnung zurückgekehrt. Es geht ihm gut. Weshalb meldet er sich nicht bei mir? Wieso sollte er? Er schuldet mir was. Sie haben ihm Geld geliehen? Wo denken Sie hin? Er besorgt mir regelmäßig was zu rauchen. Sarrazin handelt mit Drogen. Ein Joint ist doch keine Droge. Herr Sarrazin beschafft Ihnen den Stoff. Ich habe meinem Freund versprochen, damit aufzuhören. Aber das geht nicht von einem Tag auf den anderen. In Sarrazins Wohnung roch es manchmal ziemlich eindeutig. Da habe ich ihn drauf angesprochen. Das geht ja lustig zu und her im Altersheim. Die Hippies von damals sind die Pensionäre von heute. Sarrazin war ein Hippie. Der doch nicht. Aber Frau Kaufmann muss früher ein ziemlich wildes Leben gelebt haben. Sarrazin hat auch Frau Kaufmann Stoff besorgt. Tun Sie doch nicht so entsetzt. Hier in Ihrem Büro steht auch ziemlich viel Stoff herum. Den ich mir legal im Supermarkt besorge. Ich würde mir meinen Stoff auch gerne im Supermarkt besorgen. Ich dachte, Sie möchten damit aufhören. Ja, klar will ich das. Aber bis es soweit ist, muss ich irgendwie über die Runden kommen. Ich werde mir das Altersheim und die Wohnungen genauer anschauen. Aber nicht mit mir. Ich habe heute frei. Immerhin zeigte sie sich gnädig und beschrieb mir, wie ich unauffällig ins Haus und Sarrazins Wohnung gelangen konnte. Doch bereits im Treppenhaus wurde ich aufgehalten. Üble Sache, Maloney. Früher waren die Altersheime Horte der Ruhe und des Friedens. Und heute Mord und Totschlag. Ein Mord im Altersheim? Normalerweise werden wir nicht alarmiert, wenn jemand im Altersheim stirbt. Wenn aber jemand mit einer klaffenden Kopfwunde aufgefunden wird, ist das etwas anderes. Wer ist das Opfer? Was geht Sie das an, Maloney? Möchten Sie in die Wohnung der Toten einziehen? Das Opfer ist eine Frau. Kaufmann, Lore, ursprünglich aus Deutschland, lebt erst seit 2 Jahren hier in einer Alterswohnung. Oder hat gelebt. Mehr darf ich aus ermittlungstaktlosen Gründen nicht verraten, Maloney. Es war genug, um meinen Klienten anzurufen und ihm die traurige Botschaft telefonisch zu überbringen. Er atmete schwer und fluchte danach noch schwerer. Im Altersheim herrschte große Bestürzung über den plötzlichen Tod der lebenslustigen Frau Kaufmann. Die Polizei sicherte Spuren und befragte alle, die zur fraglichen Tatzeit im Haus anwesend waren. Dazu gehörte auch jene Frau, die die Tote aufgefunden hatte. Sie stand neben einem Getränkeautomaten. Meine Mutter lag tot auf dem Fußboden. Ich habe sofort die Heimleitung und die Polizei alarmiert. Haben Sie Ihre Mutter regelmäßig besucht? Nicht so oft. Wir sind komplett verschieden. Sie sind brav und Ihre Mutter war es nicht. Was heißt schon brav? Ich kiffe nicht und ich höre mir auch keine Kiffermusik an. Meine Mutter lebte geistig noch immer unter den Hippies. Offenbar nicht nur geistig. Im Altersheim fand sie Gleichgesinnte. Davon hat sie mir nichts erzählt. Ich habe mehrmals bei der Heimleitung interveniert und darauf aufmerksam gemacht, dass in dem Haus Drogen konsumiert werden. Aber die sagen, dass die Leute in den Alterswohnungen nicht überwacht werden. Sie aber hätten es gerne gesehen, wenn man ihre Mutter überwacht hätte. Man muss doch irgendwann von diesem Zeug wegkommen und sich anständig anziehen und nicht rumtanzen wie ein junges Mädchen. Das war ekelhaft. Und jetzt ist ihre Mutter tot und sie brauchen sich nicht mehr zu schämen. Was wollen Sie damit andeuten? Ihr Blick war zwar nicht tödlich, aber mit ein bisschen Übung hätte sie das vermutlich hingekriegt. Nachdem die Spuren gesichert waren, wurde die Tochter der Toten noch einmal befragt. Sie hatte in der Zwischenzeit den Getränkeautomaten derart strapaziert, dass er seltsame Lichtsignale produzierte, als der Polizist sich einen Kaffee genehmigen wollte. Die Technik wird immer anfälliger. Autos, die von alleine beschleunigen und Kaffeeautomaten, die blinken, statt Kaffee auszugeben. Vielleicht gibt es eines Tages auch Polizisten, die ganz von alleine beschleunigen. Muss ich noch lange hier bleiben? Ihre Mutter wurde vor mehreren Stunden erschlagen. Vor mehreren Stunden? Das ist seltsam. Ich habe noch am frühen Morgen mit ihr telefoniert. Wann genau war das? Kurz nach 7 Uhr. Meine Mutter und ich sind beide Frühaufsteher. Also zu Lebzeiten, meine Mutter. Ich stehe noch immer früh auf. Ist Ihnen bei dem Gespräch etwas aufgefallen? Sie war nicht alleine in der Wohnung. Da war noch eine andere Frau. Eine Frau? Sind Sie sich ganz sicher? Ich bin doch nicht blöd. Das sagen Sie in der Werbung auch immer. Dann kaufen sich die Leute trotzdem billigen Elektronikschrott. Der von selber beschleunigt. Was soll das, Maloney? Weshalb sind Sie noch hier? Frau Kaufmann hat zusammen mit Herrn Sarrazin ein paar Leute abgehört. Meine Mutter war eine Spionin? Doch nicht etwa für die Kommunisten? Kommunisten gibt es nicht mehr. Heute gibt es nur noch Grünliberale, links und rechts und oben und unten. Die beiden haben wahrscheinlich ein Gespräch belauscht. Ein Herr Dettmann soll aus dem Weg geräumt werden. Dettmann? Ja. Kümmern Sie sich nicht darum. Dieser Privatdetektiv spintisiert gerne ein wenig herum. Das liegt am Alkohol, den er stündlich zu sich nimmt. Dettmann war cool. Haben Sie den Film nicht gesehen? Dettmann ist ein Film. So eine Parodie auf Mafia-Filme. Da kommt einer drin vor, der sagt die ganze Zeit, Dettmann muss weg. Und weshalb sagt er das? Es war ein Running Gag. Dettmann muss weg ist ein Running Gag? Und was ist daran lustig? Dettmann, dieser Mann muss weg. Und was ist daran lustig, wenn ein Mann weg muss? Er versteht nur Witze, die in dicken Büchern erklärt werden. Vielleicht haben die beiden jemanden belauscht, der sich auf DVD den Film angesehen hat. Das war immerhin eine Erklärung für das, was mein Klient gehört hatte. Es war aber keine Erklärung für den Mord an Frau Kaufmann. Mein Klient traute sich wieder aus der Kanalisation. Er roch ein wenig moderig, als er sich in meinem Büro setzte. Dettmann muss weg. Solche Filme sollten verboten werden. Das Fernsehen wird uns diesen Gefallen nicht tun. Leute abhören macht keinen Spaß, wenn überall nur noch der Fernseher zu hören ist. Sie sollten sich ein anderes Hobby zulegen. Frau Kaufmann hat sich leider nicht viel aus mir gemacht. Dabei hätten wir viel Spaß zusammen haben können. Das bezweifle ich nicht. Sie haben die Frau mit Drogen versorgt. Ach, ein wenig Cannabis, mehr nicht. Frau Kaufmann und Frau Lang. Frau Lang? Ja. Die beliefere ich nicht mehr. Sie schuldet mir Geld und sie hat ein echtes Suchtproblem. Sie raucht zu viel Gras? Kokain. In ziemlich großen Mengen. Die Sie Ihnen besorgt haben? Anfänglich ja. Aber vor ein paar Tagen habe ich ihr klargemacht, dass Schluss ist. Ich habe nur noch Frau Kaufmann beliefert. Die Wanzen sind zwar aus dem Ostblock, aber teuer sind sie trotzdem. Er jammerte mir vor, wie schwierig und teuer es war, heutzutage auf dem Schwarzmarkt an gutes Material zu gelangen. Ich fuhr ins Polizeipräsidium und 2 Stunden später zu Frau Lang, die nervös auf Nachschub wartete. Was ist los? Frau Kaufmann wurde tot aufgefunden. Ja? Ersparen Sie uns überflüssigen Zeitaufwand und ich werde Sie mit Stoff versorgen, Frau Lang. Sie haben Kokain dabei? So etwas ist verboten. Aber ich habe eine dieser kleinen Dosen dabei. Da hat es viel Koffein drin. Wollen Sie mich verarschen? Sie waren heute Morgen bei Frau Kaufmann. Wollten Sie Geld von ihr oder Drogen? Ich war nicht bei ihr. Es gibt einen Zeugen. Einen Zeugen? Ja. Wir waren allein in der Wohnung. Sehr schön, Frau Lang. Sie haben sich soeben verraten. Ich kann nicht mehr klar denken. Ich bin nicht zurechnungsfähig. Das sollen andere beurteilen. Das ist auch besser so, sonst kriegen Sie ein Stellenangebot der hiesigen Polizei. Dieser Stoff bringt mich um den Verstand. Aber ich komme nicht davon los. Sehen Sie mal, Loni, bei den jungen Leuten ist es wie bei Ihnen. Ich wollte nur ein wenig Geld. Sie aber hat mich angeschrien und gesagt, dass ich ein Junkie sei. Das lasse ich mir von einer alten Schachtel nicht gefallen. Wenn Sie wieder in Freiheit sind, werden Sie in den Augen einiger jüngerer Menschen auch eine alte Schachtel sein. Wussten Sie, Maloney, woher der Begriff alte Schachtel stammt? Ich habe ein Buch gelesen. Und ich habe einen Fall gelöst. Ja. Was wollte ich noch sagen? Kann ich jetzt die kleine Dose haben? Besser als gar nichts. Genau, Maloney, die kleine Schachtel. Ja, Moment, war es nicht eine große? Oder eine dicke Schachtel? Frau Lang wurde verhaftet und mein Klient schenkte mir anstelle eines Honorars 3 Abhörwanzen. Ich versuchte diese vergeblich einem Trödler zu verkaufen. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Lauscher.